sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Auslaufs-CD. Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Hui Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Heute die Nicht-Polen-Edition, weil Hui ist da nicht gerade nett. Hui ist das polnische Wort für... Sag ich nicht. Dann heißt Hui, dann ist Hui das polnische Stay at Home. Nein. Aber also wir sind ja eh explicit, also dementsprechend. Ja, deshalb verstehe ich nicht, was du dich so genierst. Ich dachte nur, unsere Freunde in Polen, die heute diese Folge hören, Dzień dobry, lasst euch gut gehen. Nastrowie? Ja, Nastrowie. Richtig, die Erfinder des Wodkas. Lass die Finnen aus dem Spiel. Nein, die Polen haben den Wodka erfunden. Nee, die haben den geklaut. Nein, die Polen haben den Wodka erfunden. Und die Finnen haben den geklaut? Ja klar, und die Russen auch. Möchtest du jetzt den Finnen etwa unterstellen, dass sie Diebe sind? Wieso haben die Finnen den Wodka erfunden? Weil es da die ganze Zeit über dunkel ist und sie im Unterschied zu Norwegen kein Erdöl haben, um Licht zu machen. Und im Unterschied zu den Schweden keine bedeutende Weltliteratur, um sich die langen Winterabende zu vertreiben. Ach, und du dachtest jetzt, die Finnen haben den Wodka erfunden, saufen den ständig und haben dadurch die Lampen an. Ja, genau. Die Finnen haben dafür die Sauna erfunden. Nein, Woda ist Wasser und Wodka ist das Wässerchen. Und Wotan ist Wasser mit Stickstoff. Und ein mittelmäßiger Schauspieler. Nee, das ist Möhrchen. Ja. Aber wir sind schon auf der richtigen Fährte. Wir reden über Menschen. Ja. Oder eben den Vorteil, warum es gut ist, dass die Menschen jetzt gerade daheim bleiben. Ja, genau. Also es gibt ja vereinzelte Stimmen, die behaupten, dass das Gute daran ist, dass irgendwelche Infektionskurven abflachen. Ja. Aber das interessiert ja keinen. Also wer sich für sowas interessiert, der kann andere Podcasts hören. Aber es hat ja auch ganz praktische Auswirkungen, dass Menschen heutzutage nicht mehr draußen sind. Stimmt, man muss nicht für die Nachbarn Pakete annehmen. Sie sind nämlich jetzt da. Ja, genau. Das war tatsächlich so, dass das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, es wird jetzt endlich mal bewiesen, dass die meisten Paketboten keinen Bock auf ihren Job haben. Weil du den ganzen Tag über zu Hause bist und auch sämtliche Nachbarn zu Hause sind und du trotzdem am Ende des Tages aus deinem Briefkasten eine Karte fischst, wo drauf steht: Leider konnten wir Sie nicht persönlich antreffen. Bitte bewegen Sie sich in die nächste Postfiliale. Und infizieren Sie gefälligst alle anderen. Genau, infizieren Sie die Menschen, die da auch warten, mit Corona und die Mitarbeiter auch gleich noch mit. Ja, sehr schön. Ich kann da andere Geschichten erzählen, denn mein Postbote ist in der Zwischenzeit sogar so geil drauf, dass er sagt: Hallo? Und also klingelt, du gehst ran, hallo, er sagt: Hallo, du sagst so und so viel der Stock, und er sagt: Okay, ich stell das Paket in den Aufzug. Der kommt dann so rein, holt den Aufzug, stellt das Paket rein, drückt auf den Knopf und fertig, Feierabend. Paket abgegeben. Du hast keinen Stress, du musst niemandem irgendwas unterschreiben und sonst auch nichts. Ja, das schön wär's. Ich bestelle ja normalerweise nicht online, das heißt ich, oder selten. Ich habe den ganzen Budenzauber also relativ selten. Das Positive, was ich daran merke aktuell, ist, dass ich doch hin und wieder was bestelle, ist, dass unser Paketbote ziemlich attraktiv ist. Aber trotzdem habe ich nur Scherereien mit dem eigentlich. Der verlangt immer, dass ich runterkomme. Okay. So aus dem fünften Stock. Hm. Was schon ein bisschen anstrengend ist. Und dann heute, das Schönste überhaupt war, habe ich dann heute mein lang ersehntes Paket mit wahrscheinlich Vanilleeis und Schokoeis erhalten. Und dann streckt mir dieser Paketbote so ein Dings entgegen, wo ich drauf unterschreiben sollte. Mhm. Ich musste tatsächlich, um mein Paket zu bekommen, auf so einem Touchpad mit meinem Finger unterschreiben. Mhm. Da habe ich mich kurz gefragt, was Angela Merkel dazu sagen würde. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob es im Internet schon so Armbänder gibt. What would Angie do? Sehr schön. Soweit ist es mittlerweile mit mir schon gekommen, dass ich überlege, was unsere Bundeskanzlerin in solch einer Situation machen würde. Nee, jedenfalls irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, das war, weil ich mir so gedacht, Mensch, dein Arbeitgeber hat auf deiner Homepage geschrieben, was aktuell zu tun ist. Ich habe das mühsam auswendig gelernt. Die schreiben nämlich, das ist ein renommiertes Dienstleistungsunternehmen für den Paketversand. Mhm. Das nach irgendwie, keine Ahnung, einem griechischen Gott irgendwie benannt ist, offenbar. Und die schreiben, dass man zukünftig mit einem eigenen Stift auf dem Paket unterschreiben muss und der Bote fotografiert das ab. Mhm. Das war der eigentliche Plan. Ich also aus dem 5. Stock oben raus auf Socken, weil ich meine Pantoffeln nicht gefunden habe, hatte sogar einen Stift in der Tasche und musste dann mit meinem Finger auf so einem Touchpad unterschreiben. Kannst du mir bitte erklären, was das soll? Wahrscheinlich ist der verwandt mit unserem Lieferboten vom Pizzaservice letztens. Musstest du da auch mit dem Finger unterschreiben oder was? Nein, aber der war auch so von der Sorte hochintelligent, nur das Gehirn daheim liegen lassen. Das Problem war nämlich bei dem, wir gehen ja der Logik nach Support Your Local Food Dealer und bestellen, wenn es denn möglich ist, bei lokalen Restaurants jetzt Essen, ja. Hin und wieder mal. Das haben wir ja auch gemacht. Das Bonnies bietet das jetzt auch an zum Abholen. Ja, wir haben auch liefern lassen in dem Fall. Aber lass dir was liefern von dem Restaurant, das bei dir um die Ecke ist, das jetzt einfach zumachen muss, weil oder das keine Gäste annehmen kann. So, auf alle Fälle haben wir das gemacht und haben da einem netten Restaurant etwas Geld zugeworfen, die dann auch ihren Boten losschickten, der dann bei uns vor der Tür stand und klingelte. Und es klingelte, ich gehe ran, so, hallo, sagt er, ja, komm runter. Und ich dachte mir so, okay, kann ich auch machen. Der wird es jetzt sicherlich irgendwie auf die Treppe stellen oder was weiß ich was. Also ich habe da einen Knopf gedrückt noch und dachte, vielleicht stellt das auch rein. Oder er stellt es einfach auf die Treppe oder auf das Entree und ich husche einfach raus und heb's auf. Wir winken uns noch freundlich aus 1,50 Meter Mindestabstand. Und alles ist gut und alles ist schön und wir gehen dann unsere Wege. Ich bin gesättigt, eher glücklich, dass er jemanden gesättigt hat und alles ist gut. Ich stand dann also vor meiner Haustüre, also öffnete dann meine Haustüre und da stand ein Mensch, der eine Box vor sich stehen hatte, die er in diesem Augenblick, als er mich bemerkte, erst geöffnet hat. Dann angefangen hat, alle Nahrungsmittel, die da drin waren, zu stapeln, zu einem Stapel, den ich durch die Gegend tragen kann. Mhm. Und mir dann aber auch freundlich in die Hände gedrückt hat. Den Stapel oder seine Hände? Nein, den Stapel natürlich. Achso, ja, das wäre natürlich noch das Allerschönste, wenn er dir die Hände aber gedrückt hätte. Aber die 1,5 Meter Abstand waren da nicht wirklich möglich. Und da denkst du dir auch so, warum genau lässt er mich runterkommen, wenn er dann doch diesen Abstand nicht einhält? War das so einer von den üblichen Verdächtigen? Oder möchtest war das ein privater Lieferer? Oder war das einer von der großen Online-Plattform? Es war einer von dieser Online-Plattformen und ja, er erfüllte alle Klischees. Nee, ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, die haben sich noch nicht so ganz umgewöhnt, weil das ist bei denen ja normal eigentlich das Standardprozedere. Sie öffnen dieses Ding erst, wenn der Kunde vor einem steht, damit es möglichst warm bleibt. Das stimmt so nicht. Wir haben letztens bei dieser lustigen Online-Plattform bestellt. In einem Meeting, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ah, ja, das war der bei dem, ja, da ging es um Pizza. Genau, habe ich das im Podcast erzählt? Ich glaube, ja. Okay, dann sind ja alle im Bilde. Also, ja, dementsprechend, diese Menschen haben das noch nicht so ganz verinnerlicht. Vor allem, das Interessante, kommen runter heißt für mich, okay, es ist was anders, weil normalerweise kommen die Leute hoch zu mir an die Türe und freuen sich noch, wenn sie irgendwie einen Euro oder sowas Trinkgeld bekommen oder ein bisschen mehr, manchmal sogar, je nachdem, was halt. Ja, mhm. Ne? Ja. Genau, so ist. Na ja, gut. Der Gut, der Nachteil, dass man jetzt selber das Treppenhaus übrigens runterlaufen muss, wiegt übrigens einen Vorteil in Sachen Treppenhaus mittlerweile auf. Und zwar? Du musst keinen belanglosen Treppenhaus-Smalltalk mehr führen. Weil sobald du das Treppenhaus betrittst, selbst wenn gerade irgendjemand im Treppenhaus war, verschwinden die alle in ihren eigenen Wohnungen. Und sonst ging mir das immer so, weißt du, gerade so, das ist immer passiert so an so ganz schlimmen Tagen. Weißt du, wenn du nach Hause kommst mit einer mörderischen Laune und eigentlich nur in deine Wohnung willst, um, keine Ahnung, deine Mitbewohner anzuschreien, weil die das abkönnen. Genau in solchen Momenten begegnest du auf jedem Stockwerk deinen Nachbarn und die sagen, oh, auch hier, schön, wie geht's uns denn? Ja, aber da musst du jetzt doch dann eigentlich leiden, dass du nicht mehr richtiger Raucher bist, sondern auf dieses komische elektrische umgestiegen bist. Weil als richtiger Raucher konntest du dann wenigstens unten zur Haustüre rein und noch so richtig schön verrotzt einmal richtig durchhusten, einmal die Bronchien durchlüften und jo. Ja, da wären jetzt alle Nachbarn weg. Husten kann ich immer noch auf Kommando. Aber wie gesagt, also durch diese ganze Corona-Krise habe ich das Problem sowieso nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt meine Nachbarn ich habe keinen meiner Nachbarn mehr gesehen in den letzten 2 Wochen. Ich weiß nur noch, dass meine Nachbarn da sind, weil irgendein anderer Paketbote von einem anderen Lieferdienst die Pakete immer unten reinstellt. Mhm. Und ich offenbar der Einzige bin, der schon mal das Haus verlässt. Und ich stelle dann diese einzelnen Paketchen den Leuten vor die Tür. Und am nächsten Morgen sind diese Pakete meistens verschwunden. Das hätte ich auch gerne getan. Allerdings hat unser Paketbote unten bei uns ins Entree auch tatsächlich ein Paket reingestellt, das so nicht zuordnenbar ist. Also an eine Person, die einfach hier nicht im Haus wohnt. Verrückt. Ja, da stehst du dann auch wieder Ochs vom Berg und denkst dir so, die wohnt hier doch gar nicht. Darf man das dann einfach so mitnehmen? Ich glaube, sie wohnt ein Haus weiter oder sowas wahrscheinlich. Und irgendwer hat dann, ist einfach ein Haus weitergetragen. Ich weiß allerdings nicht, wo sie wohnt und dementsprechend habe ich das Paket einfach mal nicht anfassen wollen. Ja, vor allen Dingen, du weißt ja nicht, was drin ist, ne? Na doch, es stand ja ganz dick und fett drauf, dass es angeblich von einem Tischdeko versandt ist. Ja gut, das heißt nichts. Ich hab auch ein Paket bekommen, wo Internetmarketing drauf stand. Das konnte ich auswählen, ob ich Internetmarketing oder Druckerzubehör gerne draufstehen haben gesagt, wollte. Druckerzubehör, ne? Ja, genau. Ach je. Das sind so, also Pakete. Du hast jetzt den Druckwellenvibrator. Nee, den habe ich schon länger. Den habe ich mir bei der letzten Login-Situation gegönnt. Achso, ja, ich wollte es nur wissen, weil wir hatten ja vor 2 Wochen drüber gesprochen. Genau, nein, aber ich habe Bestellungen platziert, sie sind gekommen. Oh Gott. Gott sei Dank. Das ist tatsächlich noch so ein gutes Ding, dass die Menschen alle drin sind. Man hat endlich Zeit für seine Sextoys und muss sich nicht mit Datings beschäftigen. Ich frage mich gerade, wenn ein Schwuler einen Callboy anruft, ja, sagt er dann auch Gott sei Dank, er ist gekommen? Nee, das sagt er erst, wenn er gegangen ist. Okay. Ich dachte, ich frag nur mal. So, nächster Punkt auf der Liste. Was ist denn gut, dass Menschen jetzt zu Hause sind? Das hatten wir. Hier steht, sie putzen oberkörperfrei den Balkon und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass der Nachbar schon fertig ist. Ja, gut. Er war ja auch da mit seiner Kettensäge und seinem Bohrer irgendwie unterwegs. Also. Das war der andere Nachbar. Das finde ich aber auch, wie gesagt, das finde ich sehr erstaunlich. Also die sind... Du hast mehrere Nachbarn, die oberkörperfrei auf ihrem Balkon rumhüpfen. Und putzen den Balkon vor allen Dingen. Weißt du, sonst irgendwie... ich wohne jetzt seit fast 4 Jahren in dieser Wohnung. Und ich habe die wenigsten meiner Nachbarn... dieser Balkonnachbarn, das sind ja andere Häuser, das heißt, denen begegne ich nicht im Treppenhaus. Mhm. Die wenigsten dieser Nachbarn habe ich überhaupt jemals gesehen. Und jetzt sehe ich sie alle und sehe sie oberkörperfrei und denke mir, warum können wir uns nicht hin und wieder im Treppenhaus sehen? oberkörperfrei? Im Zweifel einfach mal, wenn alles vorbei ist, einfach mal den Grill anwerfen und dann einfach so in deren Richtung fächern. Und im Zweifel einfach mal ja, eine volle Bierflasche rüberwerfen und sagen, fang! Und ja, vorher nachfragen, ob das weibliche Wesen in der Wohnung nicht da ist, wahrscheinlich. Ach so. Ja, spielt das eine Rolle? Für mich nicht. Die Frage ist, ob das für den anderen eine Rolle spielt. Er kommt ja nur zum Grillen. Ja, dabei könnte es aber heiß hergehen. Ja, mit Steaks. Und Würstchen. Und Nackensteaks. So. Genau. Ja, wie ist das bei euch? Siehst du deine Nachbarn eigentlich mehr oder weniger seitdem wir alle daheim sind? Ich sehe sie tatsächlich mehr. Was aus dem einfachen Grund resultiert, normalerweise husche ich morgens relativ früh aus dem Haus, während die ganze Rentnerbagage hier noch pennt und mittlerweile ja. Wartest du, bis sie aufgestanden ist. Nein, ich stehe ja trotzdem früh auf, aber gehe jetzt halt gar nicht aus dem Haus, aber gehe halt dann irgendwann so um 11, 12 mal kurz an den Briefkasten und mache halt dann im Homeoffice dann doch mal die Waschmaschine und ja. Und ihr habt eure Waschmaschine im Keller, ne? Nein, wir haben die Waschmaschine oben, aber den Abtrockenkeller unten. Okay, ja gut, dann sieht man Menschen. Ich war kurz irritiert, weil bei mir steht die Wäsche halt auf dem Balkon. Ja, und man holt halt man geht halt an den Briefkasten so um 11, 12 mal runter und schaut mal, ob irgendwas vom Postboten kam. Das macht man halt damals nicht, wenn man auf Arbeit ist, weil da ist man halt auf Arbeit und nicht. Genau. Das heißt, bei dir entsteht eine produktive neue Beziehung zu deinen Nachbarn durch die ganze Nummer. Nein. Definitiv nein. Nein, also wir können gerne mal eine Folge über Nachbarn machen. Die sind ein ganz eigenes Völkchen hier in dem Fall. Weil tatsächlich, ich bin ja umgeben von bunt gemischten Migrationshintergründen. Also meine direkten Nachbarn gegenüber auf dem Flur quasi sind Australier. Ja. Meine Nachbarn über mir ist eine ehemalige Lehrerin, die unter anderem Französisch unterrichtet hat und mit einem Belgier vermählt ist. Okay. Und der Mensch unter mir, der unter mir wohnt, ist aus Kuba. Also okay. Wir müssen definitiv eine Nachbarnfolge machen. Ja, übrigens, sehr interessant, im Nachbarhaus, also das Haus, das, mit dem wir quasi kein Treppenhaus teilen, aber eine Wand teilen, da wohnen übrigens auf dem gleichen Stockwerk zwei Herren. Das kommt vor, hier wohnen gleich drei Herren. Naja, aber da wohnen zwei Herren, über die meine Nachbarin aus dem ersten Stock sagt, da wohnen die Schwulis. Oh, wie süß. Ja, ich finde es auch sehr nett. Also dementsprechend, da herrscht dann kein Migrationshintergrund, aber da sind dann andere Umstände. Die sind schwanger. Schwul und schwanger, meine Güte. Ja, wir müssen definitiv die Folge über Nachbarn machen. Das ist ja Sodom und Gomera bei euch. Genau. Kormoran heißt es übrigens. Auf alle Fälle. Was ist denn Punkt 4 auf deiner Liste? Punkt 4 auf meiner Liste ist... Das ist so das gute Punkt, den mir eher andere Menschen zugesteckt haben. Ich selber finde das eigentlich sehr negativ, weil ich dadurch schlechter schlafe. Das ist kein Verkehrslärm mehr. Stimmt. Das ist sehr gut. Ja, wie gesagt, also ich habe festgestellt, ich schlafe seitdem die meisten Menschen zu Hause sind sehr viel schlechter, weil mir diese Geräusche fehlen. Aber offenbar gibt es Menschen, die das gutieren und das gut finden, dass weniger Verkehrslärm zu hören ist. Ja, aber es gibt auch Apps, die den Verkehrslärm simulieren. Dann muss ich ja mit Aluhut schlafen, wenn mein Smartphone neben mir die ganze Nacht Verkehrslärmsgeräusche macht. Also wirklich. Es muss ja nicht das Smartphone sein. Du kannst ja auch deinen Computer dementsprechend timen oder du könntest deinen Walkman oder so eine Bluetooth-Box oder sowas. Ja, das sind alles Dinge, wo ich meinen Aluhut dann im Schlafen aufziehen müsste. Außerdem ist das tatsächlich nicht das Gleiche. Ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert nicht so gut. Ich kann ja auch eine CD das nächste Mal aufnehmen. Hier um die Ecke ist eine Autobahn. Du könntest einfach, du könntest dir ein Auto organisieren und nachts die ganze Zeit bei mir um den Block fahren. Das wäre mal super. Ja, also ja. Ich bin ja froh, dass die Straßenbahn noch fährt. Die hört man auch. Ich glaube, wenn die auch nicht mehr fährt, dann kann ich das mit dem Schlafen auch einstellen. Auch da muss ich mal wieder sagen, da hat sich ja unser Verkehrsbetrieb so richtig schön mit Ruhm bekleckert. Oh, der VVS. Die haben Folgendes gemacht. Und zwar so mitten in der heißen Phase, wo dann die Lockdown-Logik so langsam anfing zu greifen, haben die entschieden, ach ja, wir fahren einfach mal den Busverkehr auf Sonntagsverkehr und den Straßenbahnverkehr sogar auf Sonntagsverkehr um. Ja. Was natürlich ziemlich blöd ist, denn der Samstagsverkehr und der Sonntagsverkehr sind jeweils in den Morgenstunden extrem reduziert. Da hast du dann, wenn du Pech hast, statt 4 Bahnen oder 5 Bahnen oder manchmal sogar 6 Bahnen, wenn sie alle 10 Minuten fahren, hast du dann auf einmal 2 oder 3. Ja, genau. Fand ich auch sehr geil. Was mich in dem Zusammenhang durchaus interessiert hat, den Busverkehr auf Wochenendbetrieb umstellen, heißt ja aber eigentlich auch, dass denn die Nachtbusse fahren müssen. Sind die gefahren? Nein, natürlich nicht. Also die Tagesbusse fahren dann in Samstagsverkehr. Ja, aber ne, eigentlich hätten sie konsequent sein müssen und sagen, wenn die Busse fahren wie samstags, müssten auch die Nachtlinien fahren. Ja, was halt sehr albern ist, ist tatsächlich, wenn du jetzt hier los willst, morgens um 6, dann kriegst du genau einen einzigen Bus so richtig effektiv. Mit ein bisschen Pech. Genau. Der VVS hat sich übrigens noch einen zweiten Spaß erlaubt. Da habe ich dann gemerkt, dass ich alt werde, weil ich eine bitterböse E-Mail geschrieben habe, um mich zu beschweren. Der VVS hat zum 1.4. die Preise für die Abos angehoben. Oh. Jetzt nicht dramatisch viel. Das ist bei mir waren es 2,33 € im Monat und das ist eigentlich unverschämt günstig für das, was ich mit meinem Ticket fahren darf. Aber was sie nicht getan haben, ist, ihre Kunden darüber zu informieren. Sondern sie haben sich auf den Standpunkt gestellt, es reicht, wenn sie eine Pressemitteilung rausgeben und die Stadt Stuttgart das im Amtsblatt veröffentlicht und die Presse darüber berichtet, womit sie wahrscheinlich sogar recht haben. Ich habe dem netten Mensch von der PR-Abteilung geschrieben, dass das schlechter Stil sei und sie mich alle Vierteljahre mit ihrem hässlich gemachten, billig gedruckten Blättchen beglücken, wo Wandertipps drin sind. Da hätten sie auch mal kommunizieren können, übrigens, wir erhöhen euch die Preise. Stimmt, wäre eine Möglichkeit gewesen. Er gibt das jetzt weiter an seinen Vorgesetzten und ja. Ja gut, bei uns haben sie ja was ganz Interessantes gemacht. Wir hatten ja hier einen Subunternehmer, der bei uns Bus gefahren ist. Der Subunternehmer persönlich oder dessen Busfahrer? Naja, der Subunternehmer war eine kleine Busklitsche, die, glaube ich, 4, 5 Fahrer hatte. Okay. Die haben hier oben halt quasi den Busverkehr gemanagt. Und die VVS hat sich dann tatsächlich gewagt, dieses Busunternehmen einfach mal auszukapseln und jetzt ihre eigenen Fahrer hier fahren zu lassen. Jetzt behaupten sie allerdings bei der Umstellung, ja, jetzt sind ja ganz viele Fahrer krank. Scheinbar gibt es aber doch noch Subunternehmer, die das übernehmen könnten. Also das Argument, ganz viele Busfahrer haben sich krank gemeldet und deswegen müssen die den Verkehr jetzt eindämmen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moment, ich gehe mal kurz auf die Seite vom RKI und schaue mal nach, denn da lässt sich ja eruieren, wie viele Stuttgarter krank sind. Mhm. Und wir haben in Stuttgart eine Infektionsrate von 941 Infizierten bei 12 Todesfällen. So viele Busfahrer kann es nicht erwischt haben. Aber es ist Dienstag, also kurz positiv. Wir sind offenbar unter den 1009. Nein, das sind die 941 Stuttgart-Fälle insgesamt. Achso, nur Stuttgart, ja. Okay. Overtime. Wahrscheinlich ist die Hälfte davon schon wieder längst genesen, aber ja. Gesundheit. Genau. Also dementsprechend, ja. Nee, über die Zahlen brauchen wir gar nicht reden, weil die Folge erscheint erst nächste Woche. Da werden die 1.365.004, die jetzt gerade total confirmed global sind, wahrscheinlich ein Witz sein. Wobei, es nimmt ja langsam ab. Das Wachstum. Ja, ich würde auch gerne abnehmen, aber wie wir letzte Folge gelernt haben, funktioniert das nicht so gut, wenn man nur Kurzstrecke läuft. Naja, gut, du bräuchtest halt irgendwas, was noch dann Kalorien verbrennt. Eis verbrennt Kalorien. Ich glaube, ich will Schokoeis. Das darfst du mir immer kurz erklären. Du lässt dir ein Paket mit Eis schicken? Ja, du kannst mal bei Gelegenheit in deinen Browser Eis eingeben und mal gucken, was passiert. Ah, das meinst du. Genau. Jetzt hast du mir den Gag versaut. Ach Mensch. Okay. So, ich habe noch auf meiner Liste übrigens als letztes stehen, im Park weichen dir die Menschen tatsächlich aus. Das hat nicht der Vorteil, dass sie daheim bleiben. Aber ja, du hast recht, in der Zwischenzeit weichen dir Menschen tatsächlich häufiger aus, wenn du irgendwo ihnen entgegenläufst. Nee, weil sie Platz haben. Also im Supermarkt habe ich festgestellt, da stand ich zuletzt 2 Minuten vor dem Regal mit dem Putzzeug, weil ich meinen Osterfrühjahrsputz geplant habe und dafür so ein paar exotische Sachen gebraucht habe. Mhm. Also, dass die mich nicht weggebodycheckt haben, diese hysterischen alten Frauen, war noch alles. Im Park hingegen wird respektvoll auf Seite getreten. Und das nur, weil da tatsächlich auf den Gehwegen, zumindest wenn ich unterwegs bin, außer Joggern kaum jemand unterwegs ist. Also wenn ich mit dem Rad da durch will, dann sind ja meistens Leute unterwegs, aber... Du hast einfach die falschen Uhrzeiten wahrscheinlich. Ja, unter Garantie. Ich laufe halt nicht mitten in der Nacht. Aber wenn wir es von Kassen haben, dann habe ich halt tatsächlich... da kann ich auch noch was zum Besten geben. Und zwar ist es tatsächlich ganz interessant, wie viele Menschen... sich nicht, wirklich in Kassenbereichen sich nicht an irgendwas halten, dass du irgendwie Abstand halten sollst, sondern in der Regel direkt hinter dir stehen. Das ist ja schon unangenehm, wenn du deine Geheimzahl eingeben möchtest. Aber wenn du dann nur noch im Zweifel eben ansteckend sein könntest, dann ist das doppelt unangenehm. Mhm. Ein gutes kann ich übrigens auch berichten, und zwar dieses kontaktlose Bezahlen. Ja. Ja. Also langsam, aber sicher gewöhnt man sich auch daran. Also dieses klassische kontaktlose Bezahlen, das mache ich ja schon relativ lange. Ich würde eigentlich gerne den nächsten Level ausprobieren und sagen, dass der Mann nach mir bezahlt. Aber ich glaube, das kommt noch nicht so gut. Da muss ich noch ein Weilchen warten mit. Ja, das definitiv. Also ich sag mal so, wenn man jetzt so unterwegs ist, die Leute sitzen sich auch im Bus immer noch nicht sehr schlau hin. Also ich war die Tage mit der Bahn unterwegs und saß mit dem Rücken, also mit der Front in der Fahrtrichtung und mit dem Rücken natürlich entgegen der Fahrtrichtung. Und der Viererplatz hinter mir, der wurde nicht so genutzt, dass sich jemand auch ähnlich wie ich quasi mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung, mit der Front zur Fahrtrichtung gesetzt hat, sondern er saß dann tatsächlich direkt hinter mir. Und wo du dann auch denkst, Der hat wahrscheinlich menschliche Kontakte gesucht. Das ist, ja genau, deshalb bin ich tatsächlich gar nicht mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreffen. Ja, ich habe die Notwendigkeit, gelegentlich mit unserer Zahnradbahn hier in Stuttgart zu fahren. Weil du dich nach dem Aroma der Großstadt sehnst. Nein, weil ich, wenn ich im Stuttgarter Kessel bin mit dem Fahrrad, meistens keine Lust habe, dann auch noch mich die 300 Meter, Höhenmeter nach Hause hoch zu quälen. Denn ich wohne, wie gesagt, außerhalb des Kessels. Also, ja. Das heißt, aus Privatvergnügen fährst du noch mit Öffis? Aus Privatnotwendigkeit. Wenn das unsere Zuhörer hören und unsere Zuhörerinnen. Das ist ja noch erlaubt. Ich bin ja immerhin alleine unterwegs, individualsportmäßig. Nicht wie so manches Achtergespann, das da im belgischen Kreisel durch die Gegend paced. Jetzt hat's den Aushilfs-Jedi vor Schreck aus der Leitung gehauen. Oder bricht bei mir gerade das Internet zusammen? So, da sind wir wieder, denn wir hatten tatsächlich eine Internetunterbrechung. Genau, was aber nicht weiter schlimm ist, weil ich, glaube ich, dazu angesetzt habe, irgendwelchen Unfug zu erzählen. Ja, Fakt ist auf jeden Fall das Interessante, übrigens, weil wir es ja davon haben, wie ist das mit den Menschen zu Hause? Tatsächlich, die Menschen zu Hause nutzen ja jetzt dann auch ganz, ganz arg viel mehr Zeit, um Podcasts aufzunehmen. Während ganz, ganz arg viel mehr Leute zu Hause sitzen und nicht in der Bahn sitzen und dementsprechend weniger Podcasts hören. Das heißt auf Deutsch, du hast noch mehr Produktion und noch weniger Konsumtion. Ja, aber die Leute, die jetzt mehr Podcasts aufnehmen, die machen das ja für ihre Omi. Und die Omi soll sowieso keinen Bahn fahren. Nein, die machen das nicht nur für die Omi. Aber ich überlege gerade, ob es tatsächlich sehr schlau ist, dass jetzt Podcaster mehr Zeit in Podcast-Produktion investieren, um die Leute mehr zu unterhalten, während die Leute doch aber eigentlich sowieso zu Hause sind und so langweilig ist es denen doch dann gar nicht. Weil Pornhub mittlerweile gratis ist. Ja, das auch. Aber dementsprechend, wie gesagt, du hast diesen Verkehrsaspekt ja gar nicht mehr. Du musst ja quasi nicht mehr weg. Ja, aber also ich lese in der Bahn immer nur. Ich höre keine Podcasts in der Bahn. Und dadurch, dass das Bahnfahren bei mir jetzt weggefallen ist, komme ich weniger zum Lesen und höre mehr Podcasts. Ah ja, okay, dann du bist es also. Ja genau, ich konsumiere die ganzen Podcasts. Ich ziehe mir die durch die Nase quasi. Weil sonst habe ich ja keinen Spaß mehr im Leben, um mir irgendwas durch die Nase zu ziehen. Ja, wie gesagt, also ich frage mich, ob das tatsächlich so ist, dass eigentlich nicht die Leute wesentlich mehr Podcast-Material haben, das sie jetzt gar nicht hören können, weil jetzt, ja, wie gesagt, Bahnfahren fällt ja weg. Wobei, also, man kann natürlich auch während dem Daddeln irgendwie Podcasts hören, aber ich glaube, das machen gar nicht so viele von unseren Hörern. Ich habe zumindest kein Feedback bekommen, dass unsere Hörer irgendwie so Podcasts hören. Ich bekomme sowieso relativ selten Feedback, dass wir überhaupt Hörer haben. Ja doch, das Feedback haben wir ja tatsächlich, dass es ja ein paar Menschen haben, die uns hören. Und ja, scheinbar gibt's ja auch auf Facebook genügend Menschen, die uns mögen. Ich verstehe das Phänomen Fans auf Facebook in der Zwischenzeit irgendwie immer noch nicht, aber... Ich verstehe das Phänomen Facebook nicht, aber... Okay. Also Facebook ist sowas Ähnliches für mich wie Microsoft. Gibt's nur noch, weil früher mal bedeutsam. Also, ja, nee, warum es Facebook gibt, ist schon noch klar, aber warum uns da Menschen in der Masse folgen, ohne uns dann irgendwie, naja, also, es ist schon seltsam. Aber auch da, Menschen. Menschen sind widerlich. Und seltsam. Genau. In diesem Sinne, teilt doch mit uns eure seltsamsten Menschengeschichten, die ihr während Corona gemacht habt. Genau, erzählt uns doch mal, warum war es gut, dass die Menschen zu Hause geblieben sind oder vielleicht wäre es ja auch besser gewesen, wenn alle rausgegangen wären, jämmerlich verreckt wären. Genau. Hätte man doch eigentlich machen können, man hätte doch eigentlich Nazi-Aufmärsche erlauben können zu der Zeit, auf dass sich dieses Pakt zumindest ansteckt und jämmerlich verreckt. Ja, aber ich glaube auch, das Coronavirus hat ein bisschen Anstand. Also Humor hat's auf jeden Fall. Boris Johnson hat's erwischt. Oh Gott, ich hoffe, Boris Johnson ist nicht am Coronavirus gestorben, wenn diese Folge rauskommt. Nein, er hat das natürlich überlebt, aber Humor hat das Virus auf jeden Fall. Ja gut, nein, also wenn das Virus Humor hätte, dann würden Christian Drosten und Andreas Kikole es gleichzeitig bekommen und müssten sich dann ein Doppelzimmer auf der Intensivstation teilen. Dann könnten sie gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Nein, dann wäre das Virus ein satirisches Arschloch. Meinst du? Ja, definitiv. Naja, aber das wäre eine wunderbare Möglichkeit, um wieder diesen Podcast-Überfluss wieder einzudampfen. Naja, so viel machen ja Drosten und Co. gar nicht. Es sind ja vor allem die anderen Podcaster, die jetzt auf das Thema Corona draufspringen und da jetzt dann ihre Podcasts irgendwie Corona nennen. Wir könnten übrigens tatsächlich planen, nächstes Jahr eine Folge zum Thema Corona einfach mal aufzunehmen. Wir können die jetzt aufnehmen und nächstes Jahr ausstrahlen. einfach nur nächstes Jahr so quasi so die Latest Adopter Folge. Wären wir dann schon wieder eine Retrowelle? Das wäre eine gute Frage. Wir können ja dann auch erklären, dass Flatten the Curve nicht funktioniert hat und wir die beiden letzten Überlebenden sind. Oh mein Gott, nein, das wäre nicht gut. In diesem Sinne, liebe Menschen da draußen, verhindert das, flacht die Kurve bitte so weit ab, dass noch ein paar mehr überleben, weil sonst wird dieses Podcasting wirklich etwas albern. Genau. Weil so haben wir zumindest die Option, uns vorzustellen, dass es da draußen Menschen gibt, die noch tatsächlich existieren, die dieses Produkt hier hören. Anderweitig wird es dann doch etwas albern, wenn wir zu zweit die Letzten sind. Genau. Bleibt schön zu Hause und bleibt bitte zu zweit zu Hause. Seid fruchtbar und mehret euch. Denn wenn ihr nicht nur zu Hause bleibt und euch nicht ansteckt, sondern auch noch Kinder zeugt, dann sorgt ihr erst recht dafür, dass die Menschheit weiter bestehen bleibt. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den Menschen jetzt mit an die Hand zu geben, dass sie sich mehren sollen. Ob das dann nicht wiederum fürs Klima schädlich ist. Naja, jetzt treten halt so ein paar ab. Das heißt, es ist wieder Platz. Ja, aber es treten vor allem die Alten und die... Ja. Übrigens, ganz kurz, die Alten, Disclaimer. Wir haben übrigens auch in einer der früheren Folgen mal gesagt, dass Corona ja eigentlich auch nichts ist als ein einfacher Schnupfen. Da haben wir tatsächlich auch Wissenschaftler übrigens gehört. Ne? Ja. Also auch wir nehmen natürlich zurück. Und übrigens, ich nehme gar nichts zurück. Was wir übrigens noch betonen müssen, Mir noch irgendjemand mit dem Einzelfallargument kommt, dann schiebe ich diese Menschen in meine Faust so weit nach oben, bis sie zum Mund wieder rauskommen. Wenn ich noch einmal auf Twitter lesen muss, ja, ihr sagt alle, das ist nur eine Grippe. Und sie sagen, ja, mein Freund ohne Vorerkrankung ist daran gestorben. Das kann auch einem Menschen mit Grippe passieren. Also solange du nicht mit fucking Zahlen argumentierst, halt dein Maul. Ja, verständlich. Nein, es ging mir eher darum, wir haben ja am Anfang auch gesagt, es ist wie eine Grippe. In der Zwischenzeit hat sich ja dieses Argument verkapselt und die Leute sagen, ihr habt ja nur gesagt, es ist wie eine Grippe. Ja, das haben am Anfang auch Wissenschaftler gesagt. Ja, also, es ist letztendlich immer noch eine Grippe, nur eine mit einem höheren Ansteckungsfaktor. Genau. Auf irgendwas wollte ich noch raus, ich weiß aber nicht mehr worauf. Dementsprechend. Ach so, ja doch, ich weiß es wieder. In der Zwischenzeit muss man übrigens, wenn man Podcasts macht, am Anfang des Podcasts immer einen Disclaimer setzen. Das haben wir verpennt. Wollen wir nachträglich aufnehmen? Vorsicht, das Zeilenende könnte sich potenziell aufregen und dazu aufrufen, Autos anzuzünden, oder was? Nein, aber wir müssen sagen, wir haben jetzt zwar über Corona geredet und auch über menschliches Verhalten, aber wir sind weder Psychologen noch Virologen. Ja gut, das könnten wir machen, aber ich weiß nicht, wie es mit deinem Selbstbewusstsein aussieht, aber mein Selbstbewusstsein sagt mir, dass ich sehr viel mehr Ahnung von der Welt habe als alle Psychologen und Virologen, die Podcasts machen, zusammen. Nein, man muss es nur einfach nur als Disclaimer immer davor setzen, weil in der Zwischenzeit sagt ja jeder, ja, also ich bin ja kein Virologe, aber. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, das ist das, ich bin kein Nazi, aber. Also, dass dir da jetzt Parallelen auffallen, das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht. Du weißt halt, welche Knöpfe ich du drücken musst. Also, keine Ahnung, Menschen, die sagen, ich bin kein Virologe, aber haben auch Thorsten Kämmerlich gewählt. Gut, also wir nennen diese Folge, wir sind ja keine Virologen, aber Menschen. Finde ich gut. Gut, in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.